Ungefähr zur selben Zeit arbeitete in einem Bauernhaus im Städtchen Highland, New York, eine Fälscherbande an einer Charge kanadischer Banknoten. Jeden Tag färbten sie die Druckplatten für falsche kanadische 2- und 5-Dollar-Scheine ein, jagten Papier durch die Presse und stapelten die Blüten an der Wand. Dort wartete das Falschgeld darauf, dass jemand kam, um es nach New York City und anderswo zu bringen. Einer der Fälscher war Antonio Comito, ein Drucker aus Kalabrien, der im Juni 1907 nach New York gekommen war. Bei einer Zusammenkunft der Söhne Italiens hatte er einen Drucker aus Philadelphia kennengelernt, der ihm prompt Arbeit angeboten hatte, allerdings nicht in dessen Druckerei in Pennsylvania, sondern in der Fälscherwerkstatt in Highland. Der junge Comito hatte praktisch keinen Penny in der Tasche, so dass ihm kaum eine Wahl blieb. Man nannte ihn von nun an Comito das Schaf. Offenbar war er ein eher passiver Zeitgenosse und beauftragte ihn damit, die Pressen zu bedienen. Eines Nachts gegen 2 Uhr morgens, Comito und die anderen lagen nach einem langen Arbeitstag im Obergeschoss in ihren Betten, klopfte jemand unten an die Haustür. Einer der anderen Fälscher, Giuseppe Onkel Vincent Palermo, stand auf und griff sich ein Gewehr. Er wurde leichenblass, erinnerte sich Comito später. Das Bauernhaus war abgelegen. Niemand aus der Stadt wusste, was die Italiener hier trieben. Ein Besuch um diese Zeit hatte nichts Gutes zu bedeuten. 2 der anderen Fälscher schnappten sich ihre Revolver. Sie befahlen Comito, nach unten an die Tür zu gehen. Comito sträubte sich, doch die Männer blieben hart. Der junge Italiener tastete sich die Treppe hinab zur Haustür. Eine Kerze zündete er nicht an und hielt in der Dunkelheit inne. »Wer ist da?« fragte er. »Wir«, kam die Antwort. Die Stimme war hoch, beinahe feminin. »Wer ist wir?« »Aufmachen, Professor!« Während Comito noch damit haderte, was zu tun war, kam Onkel Vincent die Treppe herab, trat an ihm vorbei und sagte, »Ignazio ist da.« Die Tür ging auf und eine Gruppe Männer trat ein, angeführt von einem jungen Mann mit feinen Zügen in einem teuren Pelzmantel. Es war Ignazio der Wolf Lupo, der weltmännische Bandenchef, der von Petrosino aus der Stadt geprügelt worden war, nachdem er diesen öffentlich bedroht hatte. Die Männer begrüßten sich mit Küsschen auf die Wangen, wie in Italien üblich. Comito erkannte, dass er im Begriff war, den Kopf hinter der ganzen Nummer kennenzulernen, den Mann, der die Fälscherei geplant und finanziert hatte, die jede Woche tausende falsche kanadische Dollar druckte. Lupo schien jedoch anders als die anderen, hatte feine Manieren und war sehr höflich. Die Männer hatten italienische Leckereien, Würstchen und Fleisch aus New York mitgebracht und weckten den Koch, damit er ein Festmahl zubereitete. Außerdem hatten sie 2 größere Pakete dabei. Darin fanden sich Maschinengewehre, einige Pistolen sowie Munition. Lupo reichte die Waffen herum und erklärte, wie sie funktionierten. Die Kugeln mit dem Kreuz an der Spitze, hieß es, würden sich vergrößern und üble Löcher reißen, statt sauber durchzuschlagen. Zufrieden mit den neuen Waffen setzten sich die Männer zum Essen, wobei Comito sie bediente. »Was gibt's Neues, Ignazio?« fragte Onkel Vincent, als die Italiener bei Tisch saßen. Lupo drehte sich zu dem Älteren um. »Du weißt alles, was ich weiß«, sagte er. »Außer vielleicht, dass Petrosino in Italien ist.«